Ihr alle seid entschlossen, lieber zu sterben als zu verhungern? Entschlossen. Entschlossen. Entschlossen. Entschlossen. Erstlich wisst ihr, Caius Martius ist der Hauptfeind des Volkes. Wir wissen's. Lasst uns ihn umbringen. So können wir die Kornpreise selbst machen. Ist das beschlossen? Wir wollen. Noch ein Wort, meine guten Bürger. Wir werden für die armen Bürger gehalten. Die Patrizier für die Guten. Das, wovon der Adel schwelgt, würde uns nähren. Gäben sie uns nur das Überflüssige, ehe es verdirbt, so könnten wir glauben, sie nährten uns auf menschliche Weise. Aber sie denken, so viel sind wir nicht wert. Der Hunger, der uns ausmergelt, der Anblick unseres Elends, ist gleichsam ein Verzeichnis, in welchem sie ihr Wohlleben lesen. Unser Jammer ist ihnen Genuss. Ich red so aus Hunger nach Brot und nicht aus Durst nach Rache. Wollt ihr besonders auf den Caius Martius losgehen? Auf ihn zuerst. Er ist ein wahrer Hund gegen das Volk. Bedenkt ihr auch, welche Dienste er dem Vaterlande getan hat? Sehr wohl, und man könnte ihn auch recht gern dafür loben. Aber er belohnt sich selbst dadurch, dass er stolz ist. Nein, rede nicht so boshaft. Ich sage euch, was er rühmlich getan hat, hat er nur deshalb. Wenn auch zu gewissenhafte Menschen so billig sind zu sagen, es war für sein Vaterland, so tat er es doch nur, seiner Mutter Freude zu machen. Teilweise auch seinem eigenen Stolz zu gefallen. Denn sein Stolz ist ebenso groß als sein Verdienst. Was er an seiner Natur nicht ändern kann, das rechnet ihr ihm für ein Laster. Das dürft ihr wenigstens nicht sagen, dass er habsüchtig ist. Wenn ich das auch nicht darf, werden mir doch die Anklagen nicht ausgehen. Er hat Fehler so überlei, dass die Aufzählung ermüdet. Still! Wer kommt hier? Der würdige Menenius Agrippa, einer, der das Volk immer geliebt hat. Der ist noch ehrlich genug. Wären nur die übrigen alle so. Was habt ihr vor, Landsleute? Wohin geht ihr mit Stangen, Knütteln? Sprecht, was gibt's? Unsere Sache ist dem Senat nicht unbekannt. Sie haben davon munkeln hören seit 14 Tagen, was wir vorhaben. Und das wollen wir ihnen nun durch Taten zeigen. Ei, Leute, gute Freund und liebe Nachbarn. Wollt ihr euch selbst zugrunde richten? Nicht möglich. Wir sind schon zugrund gerichtet. Ich sag euch, Freund, es sorgt mit wahrer Liebe für euch der Adel. Eure Not betreffend, die jetzige Teuerung, könntet ihr so gut dem Himmel dreuen mit Knütteln, als sie schwingen gegen den Staat von Rom. Denn diese Teuerung, die Götter machen sie, nicht die Patrizier. Gebeugte Knie, nicht Arme müssen helfen. Ach, durch das Elend wurdet ihr verlockt dahin, wo Größeres eurer harrt. Ihr lästert Roms Lenker, die wie Väter für euch sorgen, wenn ihr wie Feinde sie verflucht. Für uns sorgen? Nun wahrhaftig, sie sorgten noch nie für uns. Uns verhungern lassen. Und ihre Vorratshäuser sind vollgestopft mit Korn. Wenn der Krieg uns nicht auffrisst, tun sie's. Das ist ihre ganze Liebe für uns. Ich erzähl euch ein hübsches Märchen. Möglich, dass ihr's kennt. Doch da's hier eben herpasst, will ich wagen, es nochmals aufzuwärmen. Gut, wir wollen's anhören, Herr. Ihr müsst aber nicht glauben, uns über unser Unglück mit einem Märchen hinwegtäuschen zu können. Doch wenn ihr wollt, her damit. Einstmals geschah's, dass alle Leibesglieder dem Bauch rebellisch, also ihn verklagten, dass er allein nur wie ein Schlund verharre in Leibesmitte, arbeitslos und müßig, die Speisen stets verschlingend, niemals tätig, so wie die andern Organe all. Wo jene Kräfte sähen, hörten, sprächen, dächten, gingen, fühlten und, wechselseitig unterstützt, dem Willen und dem gemeinsamen Verlangen dienten des ganzen Körpers. Der Bauch erwiderte: Gut, Herr, was hat der Bauch denn nun erwidert? Ich sag es gleich. Mit einer Art von Lächeln, das nicht von Herzen ging, nur gleichsam so. Denn seht, ich kann den Bauch ja lächeln lassen, so gut als sprechen, gab er höhnisch Antwort den missvergnügten Gliedern, die rebellisch die Einkünft ihm nicht gönnten. Ganz so passend, wie ihr auf unsere Senatoren scheltet, weil sie nicht sind wie ihr. So würden eingezwängt vom Fresser Bauch, der nur des Leibes Abfluss? Gut, was denn? die anderen Kräfte. Wenn Sie nun so klagten, der Bauch, was könnt er sagen? Jetzt passt wohl auf, mein Freund. Euer höchst verständiger Bauch, er war bedächtig, nicht rasch, gleich dem Beschuldigern, und sprach so. Wahr ist's, ihr einverleibten Freunde, sagt er, zuerst nehme ich die ganze Nahrung auf, von der ihr alle lebt. Und das ist recht, weil ich das Vorratshaus, die Werkstatt bin des ganzen Körpers. Doch bedenkt es wohl, durch eures Blutes Ströme send ich sie bis an den Hof, das Herz, den Thron, das Hirn. Und durch des Körpers Gäng und Windungen empfängt der stärkste Nerv, die feinste Ader, von mir den angemessenen Unterhalt, wovon sie leben. Und obwohl ihr alle, ihr guten Freund habt, ach, dies sagt der Bauch. Gut, weiter. Seht ihr auch nicht all auf einmal, was jeder Einzelne von mir empfängt, kann ich doch Rechnung legen, dass ich allen das feinste Mehl von allem wiedergebe und nur die Klei mir bleibt. Wie meint ihr nun? Das war eine Antwort. Doch wie passt das hier? Roms Senatoren sind der gute Bauch, ihr die empörten Glieder. Denn erwägt ihr Mühen, ihr Sorgen, wohl bedenkt, was alles des Staates Vorteil heischt. So seht ihr ein, kein allgemeines Gut, was ihr empfangt, das nicht entsprang und kam zu euch von ihnen, durchaus nicht von euch selbst. Was denkt ihr nun? Du, große Zehe in dieser Ratsversammlung. Ich die große Zehe? Warum die große Zehe? Weil du der niedrigst, ärmst, erbärmlichste von dieser weisen Rebellion vorantrittst. Du Schwächling ohne Kraft und Ansehen, läufst voran als Führer, dir Vorteil zu erjagen. Doch schwenkt nur eure Stöcke und eure dürren Knüttel. Zur Schlacht kommst zwischen Rom und seinen Ratten. Ein Teil muss untergehen. Heil edler Martius! Dank euch. Was gibt es hier, rebellische Schurken? Was verlangt ihr, Hunde? Die Krieg nicht wollt noch Frieden. Jener schreckt euch und dieser macht euch frech. Wer euch vertraut, findet euch als Hasen, wo ihr Löwen hofft. Ein Augenblick, so ändert ihr den Sinn und nennt den Edel, den ihr eben hasstet, den Schlecht, der euer Abgott war. Was gibt's, dass ihr auf jedem Platz der Stadt gedrängt schreit gegen den Senat, der doch allein zunächst den Göttern euch in Furcht erhält? Ihr fräst einander sonst. Was wollen Sie? Nach eigenem Preis das Korn, das, wie Sie sagen, im Überfluss daliegt. Da stärken Sie die Partei und beugen die, die nicht nach Ihrem Sinn noch unter Ihre Nägel schuh. Sie sagen, Korn sei genug vorhanden. Wenn sich der Adel doch der Mild entschlüge, ich häufte Berge von Leichen der zerhauenen Sklaven, höher als meine Lanze reicht. Nein, diese sind fast gänzlich schon beruhigt, denn fehlt im Überfluss auch der Verstand. So sind sie doch ausbündig feig. Doch sagt mir, was macht der andere Trupp? Schon ganz zerstreut. Die Schurken. Sie hungern, sagten sie, und ächzten Sprüchlein als Not bricht Eisen. Hunde müssen fressen. Das Brot ist für den Mund. Die Götter senden nicht bloß den reichen Korn. Man hört sie, gütig, bewilligt eine Forderung, eine starke, des Adels Herz zu brechen, jede Kraft zu töten. Und nun schmeißen sie die Mützen, als sollten auf des Mondes Horn sie hängen, frech, laut und lauter jauchzend. Und was war zugestanden? 5 Tribunen, um ihre Pöbelweisheit zu vertreten, aus eigener Wahl. Der eine ist Junius Brutus, Sicinius und, was weiß ich, Tod und Pest. Seht, da kommen die würdigen Väter. Martius, was ihr uns sagtet, ist geschehen. Die Volske sind in Waffen. Ja? Sie führt Tullus Aufidius. Der macht euch zu schaffen. Wäre ich etwas anderes, als ich bin, so wünschte ich, er zu sein. Ihr fochtet miteinander. Wenn halb und halb geteilt die Welt sich zauste und er auf meiner Seite, ich fiele ab, nur dass ich ihn bekämpft. Er ist ein Löwe, den ich zu jagen stolz bin. Darum, Martius, magst du Cominius folgen in den Krieg. Ihr habt es einst versprochen. Herr, das habe ich und halte Wort. Geht, macht euch fort. Nach Haus! Nein, lasst sie folgen. Die Völsker haben Korn. Dahin, ihr Ratten, die Scheuern frisst. Hochadlige Rebellen, euer Mut schlägt herrlich aus. Ich bitte, folgt! War je ein Mensch so stolz wie dieser Martius? Er hat nicht seinesgleichen. Als wir ernannt zu Volkstribunen wurden... Saht ihr sein Aug, den Mund? Solch ein Gemüt, gekitzelt noch vom Glück, verschmäht den Schatten, auf den er mittags tritt. Doch wundert's mich, wie nur sein Hochmut es erträgt, zu stehen unter Cominius. Ruhm, nach dem er zielt und der schon reich ihn schmückt, wird besser nicht erhalten und erhöht, als auf dem Platz zunächst dem Ersten. Denn was nun misslingt, das ist des Feldherrn Schuld. Tut er auch alles, was Menschenkraft vermag. Gewiss. Und geht es gut, so raubt das Vorurteil am Martius hängend, Cominius, jegliches Verdienst. Jawohl. So gehen wir denn. Ich bitte dich, Virgilia, singe oder sprich wenigstens trostreicher. Wenn mein Sohn mein Gemahl wäre, ich würde mich lieber seiner Abwesenheit erfreuen, durch die er Ehre erwirbt, als der Umarmungen seines Bettes, in denen ich seine Liebe erkennte. Da er noch ein zarter Knabe war und das einzige Kind meines Schoßes, da Jugend und Anmut gewaltsam alle Blicke auf ihn zogen, war ich erfreut, ihn da Gefahren suchen zu sehen, wo er hoffen konnte, Ruhm zu finden. In einen grausamen Krieg sandte ich ihn, aus dem er zurückkehrte, die Stirn mit Eichenlaub umwunden. Glaube mir, Virgilia, mein Herz hüpfte nicht mehr vor Freuden, als ich zuerst hörte, es sei ein Knabe, als jetzt, da ich zuerst sah, er sei ein Mann geworden. Aber wäre er nun in der Schlacht geblieben? Teure Mutter, wie dann? Dann wäre sein Nachruhm mein Sohn gewesen. In ihm hätte ich mein Geschlecht gesehen. Höre mein offenherziges Bekenntnis. Hätte ich 12 Söhne, jede meinem Herzen gleich lieb und keiner mir weniger teuer als dein und mein guter Martius. Ich wollte lieber 11 für ihr Vaterland edel sterben sehen, als einen einzigen in wollüstigem Müßiggang schwelgen. O Jupiter, kein Blut. Er schlägt auf Phidius Haupt sich unter das Knie und tritt auf seinen Hals. Himmel, schütz meinen Mann vom Grimmigen auf Phidius. Die Volsker haben ein Heer ausrücken lassen, welchem Cominius, der Feldherr, mit einem Teil der römischen Macht entgegengegangen ist. Dein Gemahl und Titus Lartius belagern die Stadt Corioli. Sie zweifeln nicht daran, sie zu erobern und den Krieg bald zu beendigen. Erzählt ich dir dein Werk des heutigen Tages, du glaubtest nicht dein Tun. Doch will ich's melden, wo Senatoren Tränen und Lächeln mischen, wo sich Frauen entsetzen und froh erschreckt mehr hören, wo der plumpe Tribun, der dem Plebejer gleich dich hasst, ausruft, dem eigenen Groll zum Trotz. Dank Götter, dass unserem Rom ihr solchen Helden schenktet. Still bitte ich. Ich tat ja nur, was ihr. Das ist, so viel ich kann für mein Vaterland. Nicht darfst du das Grab sein deines Werts. Rom muss erkennen, wie köstlich sein Besitz. Es wäre ein Hehl, Ärger als Raub, nicht minder als Verleumdung zudecken, deine Tat zu schweigen. Ich habe so Wunden hier und da, die schmerzt es, sich so erwähnt zu hören. Geschäß nicht! Der Undank müsste sie zum Schweren bringen und sich mit Tod kurieren. Von den Pferden, wir fingen viel und Treffliche, und allen den Schätzen in der Stadt, im Feld erbeutet, sei dir der 10. Teil. Ich danke dir, Feldherr. Doch sträubt mein Herz, sich einen Lohn zu nehmen als Zahlung meines Schwerts. Ich schlage es aus und will nur so viel aus gemeiner Teilung, wie alle, die nur ansahen, was geschah. weil ich die blutige Nase mir nicht wusch und einen Schwächling niederwarf, was mancher hier unbemerkt getan, schreit ihr mich aus mit übertriebenem, unverständigem Zuruf. Zu bescheiden! Ihr seid mehr grausam eigenem Ruhm als dankbar uns, die ihn redlich spenden. Drum sei es kund, wie uns der ganzen Welt, dass Caius Martius des Krieges Kranz erwarb. Und des zum Zeichen nehme mein edles Ross, bekannt dem Lager, mit allem Schmuck. Und heiß er von heut an für das, was vor Corioli er tat. Mit vollem Beifallsruf des ganzen Heeres, Caius Martius Coriolanus. Führe den zugefügten Namen allzeit edel. Ich gehe, um mich zu waschen. Und ist mein Antlitz rein, so könnt ihr sehen, ob ich erröte. Wie es auch sei, ich danke euch. Ich denk, euer Pferd zu reiten und allzeit mich wert, des edlen Namensschmucks zu zeigen, nach meiner besten Kraft. Nun zu den Zelten, wo, eh wir noch geruht, wir schreiben wollen nach Rom von unserem Glück. Ich wollte, ich wäre ein Römer. Denn als Aufidius kann ich nicht sein, das, was ich bin. Was für Bedingungen kann wohl der erwarten, der sich auf Gnad ergab? Martius, 5-mal focht ich mit dir. So oft auch schlugst du mich. Und wirst es, denke ich, treffen wir uns auch, so oft wir speisen. Bei den Elementen! Wenn ich je wieder Bart an Bart ihm stehe, muss er mich ganz vernichten. Nicht mehr wie sonst ist ehrenvoll mein Neid. Denn dachte ich, ihn mit gleicher Kraft zu tilgen, ehrlich im Kampf, hau ich ihn jetzt, wie es kommt. Wut oder List vernicht ihn. Und wo ich ihn finde, daheim, selbst da, dem gastlichen Gebot zuwider, wüsch ich die wilde Hand in seinem Herzblut. Der Augur sagte mir, wir würden heute Nachricht erhalten. Gute oder schlimme? Nicht nach dem Wunsch des Volks, denn sie lieben den Martius nicht. Natur lehrt die Tiere selbst ihre Freunde kennen. Sagt mir, wen liebt der Wolf? Das Lamm. Es zu verschlingen, wie die hungrigen Plebejer den edlen Martius möchten. Nun, der ist wahrhaftig ein Lamm, das wie ein Bär blökt. Er ist wahrhaftig ein Bär, der wie ein Lamm lebt. Aber sagt mir eins, in welcher unschönen Eigenschaft? Ist Martius arm, in welcher ihr beide reich seid? Er ist nicht arm an irgendeinem Fehler, sondern mit allen ausgestattet. Vorzüglich mit Stolz. Und im Prahlen übertrifft er jeden anderen. Das ist doch seltsam. Wisst ihr beide wohl, wie ihr in der Stadt beurteilt werdet? Wisst ihr's? Nur weiter, Herr, nur weiter. Ihr tadelt Martius wegen seines Stolzes? Wir tun es nicht allein, Herr. Das weiß ich wohl. Ihr könnt's ja wenig allein tun, denn eure Helfer sind viele. Sonst würden auch eure Taten außerordentlich einfältig herauskommen. Eure Fähigkeiten sind allzu kindlich, um vieles allein zu tun. Ihr sprecht von Stolz? Hohoho. Könntet ihr den Sack auf euren Rücken sehen und einen gründlichen Einblick in euer eigenes edles Selbst tun. Ho, könntet ihr das? Und was dann? Ei, dann entdecktet ihr ein paar so verdienstlose, stolze, gewaltsame, hartköpfige Magistratspersonen, alias Narren, als nur irgendwelche in Rom. Menenius, ihr seid auch bekannt genug. Ich? Ich bin bekannt als ein schnurriger Patrizier und einer, der einen Becher heißen Weins liebt, mit keinem Tropfen Tiberwasser gemischt. Man sagt, ich sei einer, der mit dem Hinterteil der Nacht mehr Verkehr hat als mit der Stirn des Morgens. Was ich denke, sag ich und verbrauche meine Bosheit in meinen Worten. Ich kann nicht sagen, euer Edlen haben die Sache sehr gut vorgetragen, wenn ich den Esel aus jedem eurer Worte rausgucken sehe. Geht, Herr, geht. Ihr seid nach der armen Schelm Mützen und Kratzfüßen ehrgeizig. Ihr bringt einen ganzen ausgeschlagenen Vormittag damit zu, einen Zank zwischen einem Pomeranzenweib und einem Zapfenhändler abzuhören und vertagt dann die Streitfrage über 3 Pfennig auf den nächsten Gerichtstag. Der Prozess wird nur noch verwickelter durch euer Verhör. Ihr stiftet keinen anderen Frieden in dem Handel, als dass ihr beide Parteien Schurken nennt. Ihr seid ein paar seltsamer Kreaturen. Man weiß recht gut von euch, dass ihr ein Spaßmacher seid. Selbst unsere Priester müssen Spötter werden, wenn ihnen so lächerliche Geschöpfe aufstoßen wie ihr. Und doch müsst ihr immerfort sagen, Martius ist stolz. Der, billig gerechnet, mehr wert ist als all eure Vorfahren seit Deukalion. Längere Unterhaltung mit euch würde mein Gehirn anstecken, denn ihr seid ja die Hirten des Plebejerviehs. Euer Gnaden, ich bin so dreist, mich von euch zu beurlauben. Wie geht's, meine ebenso schönen als ehrenwerten Damen? Ehrenwerter Menenius, mein Sohn Martius kommt. Um der Juno willen, halt uns nicht auf. Wie? Martius kommt zurück? Ja, teurer Menenius, mit der herrlichsten Auszeichnung. Ist er nicht verwundet? Sonst pflegt er verwundet zurückzukommen. Oh nein, nein, nein. Oh, er ist verwundet. Ich danke den Göttern dafür. Das tue ich auch, wenn es nicht zu arg ist. Bringt er Sieg in der Tasche mit? Hat er den Aufidius tüchtig in die Lehre genommen? Titus Lartius schrieb, sie fochten miteinander. Aber Aufidius entkam. Und es war Zeit für ihn, das kann ich ihm versichern. Der Senat hat Briefe vom Feldherrn, der meinem Sohn allein den Ruhm dieses Krieges zugesteht. Er hat in diesem Feldzuge alle seine früheren Taten übertroffen. Es werden wunderbare Dinge von ihm erzählt. Geben die Götter, dass sie wahr seien. Wahr? Ich schwöre, dass sie wahr sind. Ihr Volkstribunen, Gott tröste euer liebwertesten Gnaden. Martius kommt nach Hause und hat nun noch mehr Ursache, stolz zu sein. Wo ist er verwundet? In der Schulter und am linken Arm. Das wird große Narben geben, sie dem Volk zu zeigen, wenn er um seine Stelle sich bewirbt. Sie führen Martius ein. Vor sich trägt er gejauchzt der Lust, lässt Tränen hinter sich. Der schwarze Tod liegt ihm im nervigen Arm. Erhebt er ihn, so stürzt der Feinde Schwarm. Kund sei dir, Rom, dass Martius ganz allein focht in Corioli und mit Ruhm erwarb zu Caius Martius einen Namen. Dieser folgt ruhmvoll, Caius Martius Coriolanus. Gegrüßt in Rom, berühmter Coriolanus. Gegrüßt in Rom, berühmter Coriolanus. Sieh, Freund, deine Mutter. Oh, ich weiß, zu allen Göttern flehtest du für mein Gelingen. Mein edler Martius, würdiger Caius, und durch Tat erkaufte Ehren neu benannt. Wie war's doch? Coriolan muss ich dich nennen? Doch sie, dein Weib. Virgilia, mein lieblich Schweigen. Hättest du gelacht, käm auf der Bar ich heim, da weinend meinen Sieg du schaust? Oh, Liebe, so in Corioli sind der Witwenaugen, der Mütter, Söhne klagend. Die Götter krönen dich. Ei, lebst du noch? Willkommen tausendmal. Ich könnte weinen und lachen. Ich bin leicht und schwer. Willkommen. Ein Fluch entwurzle eines jeden Herz, der nicht mit Freuden dich erblickt. Euch muss Rom vergöttern. Doch Holzäpfel stehen noch hier, die niemals durch Pfropfen sich veredeln. Die Nessel nennen wir nur Nessel. Und der Narrenfehler? Narrheit. Stets der Alte. Ich erlebt es, erfüllt zu sehen den allerhöchsten Wunsch, den kühnsten Bau der Einbildung. Nur eins fehlt noch. Und das, ich zweifle nicht, wird unser Rom dir schenken. Gute Mutter, ich bin auf meine Art ihr Sklave lieber als nach der ihrigen mit ihnen Herrscher. Zum Kapitol! Von ihm spricht jeder Mund. Das blöde Auge trägt Brellen, ihn zu sehen. Die Amme schwatzend lässt bis zu Krämpfen ihren Säugling schreien, von ihm her plappernd. Seht, die Küchenschlampe knüpft um den rauchigen Hals ihr bestes Leinen, die Wand erkletternd. Buden, Bänk und Fenster gefüllt, das Dach besetzt, der Fürst beritten mit vielerlei Gestaltung, alle einig, in Gier nur ihn zu schauen. als drängen sich fast nie gesehene Priester durch den Schwarm und stoßen, um beim Pöbel Platz zu finden. Solch ein Wirrwarr! Als wenn ein fremder Gott, der mit ihm ist, sich still in seine Menschenart geschlichen und ihm der Anmutzauber mitgeteilt. Im Umsehen, glaubt mir, wird er Konsul sein. Dann schlafe unser Amt, solange er herrscht. Er kann nicht mäßigen Schritts die Würden tragen von Anfang bis zum Ziel. Er wird vielmehr verlieren den Gewinn. Das ist noch Trost. Oh, zweifelt nicht. Das Volk, für das wir stehen, vergisst nach seinem alten Grolle leicht auf kleinsten Anlass diesen neuen Glanz. Und dass er Anlass gibt, ist so gewiss, als ihn sein Hochmut spornt. Ich hört ihn schwören, wirb er ums Konsulat, so wollt er nicht erscheinen auf dem Marktplatz, noch sich hüllen ins abgetragene schlichte Kleid der Demut, noch wie die Sitt ist, seine Wunden zeigend dem Volk um ihren üblen Atem betteln. Bleibt er nur bei dem Vorsatz und erfüllt ihn, kommt's zur Entscheidung. Glaubt's, er wird es tun. Dies, wie es nun einmal unser Wohl verlangt, ist dann sein sicherer Sturz. Der muss erfolgen, sonst fallen wir. Zu diesem Endzweck denn bereden wir das Volk, dass er sie stets gehasst. Und hätt er Macht, zu Eseln sie umschafft und ihre Freiheit breche. Dies eingeblasen, wenn seine Frechheit einst im höchsten Flug das Volk erreicht, woran's nicht fehlen wird, bringt man ihn auf, und das ist leichter noch als Hund auf Schafe hetzen, wird zur Glut ihr Dürrgestrüpp zu zünden, dessen Dampf ihn schwärzen wird auf ewig. Nun, was gibt's? Ihr seid aufs Kapitol geladen. Sicher glaubt man, dass Martius Konsul wird. Ich sah die Stummen drängen, ihn zu sehen, die Blinden, ihn zu vernehmen. Frauen warfen Handschuh, Jungfrauen und Mädchen Bänder hin und Tücher, wo er vorbeiging. Die Patrizier neigten wie vor des Jovis Bild. Das Volk erregte mit Schreien und Mützenwerfen Donnerschauer. So etwas sah ich nie. Zum Kapitol. Habt Ohr und Auge, wie es die Zeit erheischt, und Herz für die Entscheidung. Nehmt mich mit. Es hat viel große Männer gegeben, die dem Volk schmeichelten und es doch nicht liebten. Und es gibt manche, die das Volk geliebt hat, ohne zu wissen, warum. Also, wenn sie lieben, so wissen sie nicht, weshalb, und sie hassen aus keinem besseren Grunde. Darum, weil es den Coriolanus nicht kümmert, ob sie ihn lieben oder hassen, beweist er die richtige Einsicht, die er von ihrer Gemütsart hat. Achtung, es geht weiter. Dein Beschluss gefasst, der Volsker wegen, bleibt noch als Hauptpunkt dieser zweiten Sitzung des Helden edlen Dienst zu lohnen, der so für sein Vaterland gekämpft. Geruht dann dem Cominius, der Konsul ist und Feldherr war, zu sagen von dem edlen Werk, vollführt durch Caius Martius Coriolanus, der hier mit uns ist, um dankbar ihn zu grüßen durch Ehre seiner Wirt. Cominius, sprich, lass als zu lang nichts aus. Volksvertreter, wir bitten euer freundlich Ohr und dann euer günstig Fürwort beim gemeinen Volk, das gelte, was wir wünschen. Wir sind hier auf freundliches Vernehmen, unsere Herzen nicht abgeneigt zu ehren, zu befördern ihn, der uns hier versammelt. Umso lieber tun wir dies freudgen Muts, gedenkt er auch des Volks mit besserem Sinn, als er bisher es hat geschätzt. Das passt nicht, passt hier nicht. Ihr hättet lieber schweigen sollen. Gefällt's euch, Cominius anzuhören? Herzlich gern. Doch war mein Warnen besser hier am Platz als der Verweis. Er liebt ja euer Volk, doch zwingt ihn nicht, ihr Schlafgesell zu sein. Edler Cominius, sprich. Bleib, Coriolanus, schäm dich nicht zu hören, was edel du getan. Verzeiht mir, Väter, eh will ich noch einmal die Wunden heilen, als hören, wie ich dazu kam. Eh ließ ich im warmen Sonnenschein den Kopf mir kratzen, wenn man zum Angriff bläst, als müßig sitzend mein Nichts zum Fabelwerk vergrößern. Er wagt eh all seine Glieder für den Ruhm, als eins von seinen Ohren ihn zu hören. Sprich jetzt, Cominius. Mir fehlt's an Stimme. Coriolanus' Taten soll man nicht schwach verkünden. Mit 16 Jahren schon, da als Tarquin Rom überzog, da focht er voraus den Besten. An jenem Tag, als er ein Weib konnte auf der Bühne spielen, zeigt er sich ganz als Mann im Kampf. Zum Lohn ward ihm der Eichenkranz. Sein zartes Alter, gereift zum Manne, wuchs er gleich dem Meer. Und seit der Zeit, im Sturm von 17 Schlachten, streift er den Kranz von jedem Schwert. Sein letztes, erst vor, dann in Corioli, ist so, dass jedes Lob verarmt. Die Fliehenden hemmt er. Und durch sein hohes Beispiel ward dem Feigsten zum Spiel das Schrecknis. So wie Binsen tauchen dem Schiff im Segeln, wichen ihm die Menschen und schwanden seinem Streich. Jeglicher Bewegung hallt Sterberöchel nach. Allein betrat er das Todestor der Stadt, das er bemalt mit unentrinnbarem Weh, tritt keiner half ihm heraus und schlägt mit plötzlicher Verstärkung die Stadt wie Götterkraft und schreitet nun blutdampfend über Menschenleben hin, als folgt ihm Mord und Tod. Und bis wir Stadt und Schlachtfeld unser nannten, ruht er nicht, um Atem nur zu schöpfen. Würd'ger Mann, in vollstem Maß ist er der Ehre wert, die seiner harrt. Die Beute stieß er weg. Kostbare Dinge sah er an, als wär's gemeiner Staub und Kehricht. Ihm ist Lohn für Großtat, sie zu tun. Zufrieden ist er, sein Leben so zu opfern. Ohne Zweck. Er ist von wahrem Adel. Ruft ihn her. Er tritt schon herein. Mit Freud ernennt dich, Coriolan, zum Konsul der sämtliche Senat. Stets weihe ich ihm mein Leben, meinen Dienst. Jetzt bleibt nur noch, dass du das Volk anredest. Ich ersuch euch, erlasst mir diesen Brauch. Denn ich kann nicht das Kleid antun, entblößt stehen und sie bitten um ihre Stimmen meiner Wunden wegen. Erlaubt, die Sitte zu umgehen. Das Volk, Herr, verlangt sein Stimmrecht. Und es lässt nicht fahren den kleinsten Punkt des Herkommens. Reizt es nicht, nein, bitte fügt euch dem Gebrauch und nehmt, wie es bisher die Konsul all getan, die Würde in ihrer Form. Es ist eine Rolle, die ich errötend spiele. Auch wäre es gut, dem Volke dies zu nehmen. Hört ihr das? Du musst dich fügen. Ihr Volkstribunen, euch empfehlen wir, macht den Entschluss bekannt. Dem edlen Konsul sei alle Freud und Ehre. Den Coriolanus kröne Freud und Ehre. Ihr seht, wie er das Volk behandeln will. Wenn sie es nur merkten. Er wird sie ersuchen, als wie zum Hohn, dass das, was er erbittet, in ihrer Macht steht. Doch sogleich erfahren sie, was hier geschah. Ich weiß, sie warten unser auf dem Markt. Ein und für allemal, wenn er unsere Stimmen verlangt, können wir sie ihm nicht abschlagen. Wir können, Freund, wenn wir wollen. Wir haben freilich die Gewalt, aber es ist eine Gewalt, die wir nicht Gewalt haben zu gebrauchen. Denn wenn er uns seine Wunden zeigt, so müssen wir unsere Zungen in diese Wunden legen und für ihn sprechen. Ebenso, wenn er uns seine edlen Taten mitteilt, so müssen wir ihm unsere edle Anerkennung derselben mitteilen. Ja. Undankbarkeit ist ungeheuer. Wenn die Menge nun undankbar wäre, das hieße aus der Menge ein Ungeheuer machen. Und es fehlt wenig, dass wir für nichts besser gehalten werden. Denn dazumal, als wir wegen des Korns einen Aufstand machten, scheute er sich nicht, uns die vielköpfige Menge zu nennen. So hat uns schon mancher genannt. Nicht, weil von unseren Köpfen einige braun, einige schwarz, einige rötlich und einige kahl sind, sondern weil unser Witz so vielfarbig ist. Und wollte jeder davon seinen geraden Weg suchen, so würden sie zugleich auf allen Punkten des Kompasses schauen. Schon gut, schon gut. Seid ihr alle entschlossen, eure Stimmen zu geben? Ich bleibe dabei. Wenn er dem Volke geneigter wäre, so gab es nie einen besseren Mann. Hier kommt er. Und zwar in dem Gewand der Demut. Gebt Acht auf sein Betragen. Er muss jedem Einzelnen besonders seine Bitte vortragen. Dadurch erlangt der Einzelne die Ehre, ihm seine eigene Stimme mit seiner eigenen Zunge zu geben. Recht zu. Nein, Freund, ihr habt nicht recht. Wisst ihr denn nicht die größten Männertatens? Was nur sag ich, Menenius? Ich bitte, Herr? Verdammt, ich kann die Zunge in diesen Gang nicht bringen. Seht die Wunden, im Dienst des Vaterlands empfing ich sie, als einige eurer Brüder brüllend liefen vor unseren eigenen Trommeln? Ich bitte, verderbt nicht alles, sprecht sie an, doch bitte ich, anständigerweise. Heiß ihr Gesicht, sie waschen und ihre Zähne reinigen. Ach, da kommt so ein Paar. Ihr wisst den Grund, weshalb ich hier bin, Freund? Jawohl. Doch sagt, was euch dazu gebracht. Mein eigener Wert. Euer eigener Wert? Ja, nicht mein eigener Wunsch. Wie? Nicht euer eigener Wunsch? Nein, Freund. Nie war es mein eigener Wunsch, mit Betteln den Armen zu belästigen. Ihr müsst denken, wenn wir euch etwas geben, ist's in Hoffnung, durch euch auch zu gewinnen. Gut. Sagt mir denn den Preis des Konsulats. Der Preis ist, freundlich drum zu bitten. Freundlich? Ich bitte, gönnt mir's. Wunden kann ich zeigen, wenn wir allein sind. Eure Stimme, Herr, was sagt ihr? Würdiger Mann, ihr sollt sie haben. Geschlossener Kauf. Meine auch. Zwei edle Stimmen also schon erbettelt. Eure Pfennige habe ich. Geht. Doch das ist seltsam. Müsste ich sie nochmals geben? Doch meinthalb. Ich bitte euch nun, wenn sich's zu dem Tone eurer Stimmen passt, dass ich Konsul werde. Ich habe hier den üblichen Rock an. Ihr habt euch edel um euer Vaterland verdient gemacht. Und habt euch auch nicht edel verdient gemacht. Euer Rätsel? Ihr waret eine Geißel für seine Feinde. Ihr waret eine Rute für seine Freunde. Ihr habt die Wahrheit zu sagen, das gemeine Volk nicht geliebt. Ihr solltet mich für umso tugendhafter halten, da ich meine Liebe nicht gemein gemacht habe. Freund, ich will meinem geschworenen Bruder dem Volk schmeicheln, um eine bessere Meinung von ihm zu ernten. Es ist ja eine Eigenschaft, die sie hoch anrechnen. Und da der Weisheit ihrer Wahl mein Hut lieber ist als mein Herz, so will ich mich auf die einschmeichelnde Verbeugung üben und mich mit ihnen abfinden auf ganz nachäffende Art. Das heißt, Freund, ich will die Bezauberungskünste irgendeines Volksfreundes nachäffen und den Verlangenden höchst freigebig mitteilen. Deshalb bitte ich euch, lasst mich Konsul werden. Wir hoffen uns in euch einen Freund zu erwerben und geben euch darum unsere Stimmen herzlich gern. Ihr habt auch mehrere Wunden für das Vaterland empfangen. Ich will eure Kenntnis nicht dadurch besiegeln, dass ich sie euch zeige. Ich will eure Stimmen sehr hoch schätzen. Und euch nun nicht länger zur Last fallen. Die Götter geben euch Freude. Das wünschen wir aufrichtig. Aufrichtig. Oh, süße Stimmen. Lieber verhungert. Lieber gleich gestorben, als Lohn erbetteln, den wir erst erworben. Warum soll hier im schäbigen Kleid ich stehen, um Hinz und Kunz und jeden anzuflehen, um nutzlos Fürwort? Weil's der Brauch verfügt. Doch wenn sich alles vor Gebräuchen schmiegt, wird nie der Staub des Alters abgestreift. Berghoher Irrtum wird so aufgehäuft, dass Wahrheit nie ihn überragt. Mag's nun weitergehen. Mehr Stimmen noch! Eure Stimmen! Denn für eure Stimmen focht ich! Gern wär ich Konsul. Er hat edel gehandelt. Und kein redlicher Mann kann ihm seine Stimme versagen. Darum lasst ihn Konsul werden. Die Götter verleihen ihm Glück und machen ihn zum Freund des Volkes. Ihr genügtet jetzt der Vorschrift. Es lässt das Volk euch zu. Es ist aufgerufen, sich zu versammeln, um euch zu bestätigen. Wo? Im Senat? Ja, Coriolanus, doch. Wollt ihr uns nicht begleiten? Wir harren hier des Volks. Gehabt euch wohl. Er hat's nun. Und mich dünkt, sein Blick verriet, wie's ihm am Herzen liegt. Mit stolzem Herzen trug er der Demut Kleid. Wollt ihr das Volk entlassen? Nun, Freunde, habt ihr diesen Mann erwählt? Ja, unsere Stimmen hat er. Die Götter machen Wert in eurer Liebe. Amen. Nach meiner armen, schwachen Einsicht verlacht er uns um unsere Stimmen bittend. Gewiss! Er höhnt uns geradezu. Nein, das ist seine Art. Er höhnt uns nicht. Du bist der Einzige, welcher sagt, er habe uns schmählich nicht behandelt. Als wir eingewilligt, da hieß es, oh, süße Stimmen, nun, ihr gabt die Stimmen, störe ich euch länger nicht. War das kein Horn? Ihr waret blöde, scheint's dies nicht zu sehen. Als er noch ohne Macht und nur des Vaterlands geringer Diener, da war er euer Feind. Sprach stets der Freiheit entgegen und den Rechten, die ihr habt im Körper unseres Staats. Und nun, erhoben zu mächtigem Einfluss und Regierung selbst, wenn er auch da mit bösem Sinn verharrt, Feind der Plebejer, könnten eure Stimmen zum Fluch euch werden. Habt ihr nicht bitten sonst versagt? Und jetzt zu ihm, der euch nicht bat, nein, höhnte, wollt ihr schenken die Stimmen, die sonst jeder ehrt? Noch ward er nicht ernannt. Wir können's weigern. Und wollen's weigern. 500 Stimmen schaffe ich von dem Klang. Ich doppel das. So macht euch eilig fort. Sagt ihnen, sie wählten einen Konsul, der der Freiheit sie wird berauben und so stimmlos machen wie Hunde, die man für ihr Kläffen schlägt und doch zum Kläffen hält. Versammelt sie und widerruft nach reiferm Urteil alle die übereilte Wahl. Denkt seines Stolzes wie seines alten Grolls auf euch. Legt alle Schuld uns. Den Tribunen bei. Sagt, ihr stimmtet bei mehr, weil wir's euch befohlen, als geleitet von eigener, wahrer Lieb. Gebt uns die Schuld. Ja, schont uns nicht. Sagt, dass wir euch gepredigt, wie jung er schon dem Vaterland gedient, wie lang seitdem. Wir schärften stets euch ein, sein zu gedenken. Doch da ihr erwägt, messen sein jetziges Tun mit dem Vergangenen, er wird euch ewig Feind sein, widerruft ihr den übereilten Schluss. Das wollen wir. Alle fast bereuen schon ihre Wahl. So geh's nun fort, denn besser ist, den Aufstand jetzt zu wagen, der später noch gefährlicher sich zeigte. Wenn er nach seiner Art in Wut gerät durch ihr Verweigern, so bemerkt und nützt den Vorteil seines Zorns. Zum Kapitol. Kommt, lasst uns dort sein vor dem Strom des Volks. Dies soll, wie es gleichsam ist, ihr Wille scheinen, was unser Treiben war. Lartius, sagt ihr Aufidius? Er kam und fluchte ergrimmt den Volskern, die so niederträchtig die Stadt geräumt. Er lebt in Antium jetzt. Oh, hätte ich Ursache, dort ihn aufzusuchen, zu trotzen seinem Hass. Ah, seht, das da sind unsere Volkstribunen, Zungen des großen Mundes. Mir verächtlich, weil sie mit ihrer Amtsgewalt sich brüsten, mehr als der Adel dulden kann. Nicht weiter. Was ist das? Zurück. Woher der Wechsel? Was geschah? Ward er vom Adel nicht und Volk bestätigt? Cominius, nein. Das Volk ist gegen ihn empört. Die müssen Stimmen haben. Jetzt zum Ja und gleich zum Nein. Habt ihr sie nicht gehetzt? Seid ruhig, ruhig. Das ist nur ein Komplott und abgekartet, um die Gewalt des Adels zu zerbrechen. Nennt es nicht Komplott. Das Volk schreit. Ihr verhöhntet es und damals, als Korn umsonst verteilt ward, murrtet ihr, schmähtet die Volkesfreunde. Nun, dies war längst bekannt. Wollt ihr die Bahn, die ihr begannt, vollenden, sucht den Weg, den ihr verloren habt, mit sanftem Geist. Das Volk ward aufgehetzt, getäuscht. Die Falschheit ziemt Römer nicht. Verdient hat Coriolan nicht, dass man ehrlos diesen Stein ihm lege in seine Ehrenbahn. Jetzt lasst mich gewähren. Ich sage es wiederum. Wir ziehen sie hätschelnd gegen den Senat. Unkraut der Rebellion, Frechheit, Empörung, wofür wir selbst gepflügt den Samen streuten. Habe ich mein Blut fürs Vaterland vergossen, furchtlos dem Fremden treuen, so soll die Brust laut schelten, bis sie bricht. Aussetzgeschmähend vor deren Pest und Graut und streben doch von ihnen angesteckt zu sein. Ihr sprecht vom Volk, als wäret ihr ein Gott, gesandt zu strafen und nicht ein Mensch so schwach wie sie. Gut wäre es, wir sagten dies dem Volk. Ehrbare, doch achtlose Senatoren. Wie gebt ihr so der Hydra nach? Seid ihr weise? Gleicht nicht gemeinen Toren. Seid ihr es nicht? Legt ihnen Polster hin! Genug, nicht weiter. Wer immer riet, das Korn der Vorratshäuser zu geben, unentgeltlich, wie es gebräuchlich manchmal in Griechenland, der, sag ich, nährt Empörung, führt herbei den Untergang des Staats. Wie kann das Volk dem seine Stimme geben, der so spricht? Ich geb euch Gründe, mehr wert als ihre Stimmen. Korn, Sie wissen's, war nicht von uns ein Dank. Sie waren sicher, sie taten nichts dafür. zum Krieg geworben, als selbst des Vaterlandes Herz erkrankte, da wollte keiner aus dem Tor. Wie mag so viel geteilter Schlund verdauen die Güte des Senats? Die Taten sprechen, was Worte sagen möchten. Wir verlangten's. Wir sind der größere Hauf. Und sie, recht furchtsam, sie gaben, was wir heischten. So erniedern wir unser hohes Amt, sind schuld, dass Pöbel Furcht unsere Sorgfalt schilt. Dies bricht dereinst die Schranken des Senats und lässt die Krähen hinein, dass sie die Adler hacken. Kommt genug. Genug im Übermaß. Nein, nehmt noch mehr. Ihr, die ihr weniger zaghaft seid als weise, die ihr mehr liebt des Staates feste Gründung als Änderung scheut, die höher stets geachtet ein edles Leben als ein langes, die nicht fürchten, durch gewagte Kur zu retten den Leib vorm sichern Tod. Euer Entehrung verstümmelt Weisheit, Recht und raubt dem Staat die Lauterkeit, die ihn verklären sollte, sodass ihm Macht fehlt, Gutes, das er möchte, zu tun, weil ihn das Böse stets verhindert. Er sprach genug. Er sprach als Hochverräter und soll es büßen, wie es Verrätern zieht. Elender du, Schmach sei dein Grab. Was soll das Volk? Was soll's mit den kahlköpfigen Tribunen? Anhangend ihnen weigert's den Gehorsam der höheren Obrigkeit. In einem Aufruhr, da nicht das Recht, nein, da die Not gesetzt war, da wurden sie gewählt. Zu besserer Zeit sagt von dem Recht nun kühn, dies ist das Recht und schleudert in den Staub hin ihrer Macht. Offener Verrat, lass ihn verhaften. Geht, ruft das Volk. Ich selbst in seinem Namen ergreife dich als Neurer und Empörer und Feind des Staats. Mehr Achtung beiderseits. Hier ist er, welcher euch ganz machtlos machen will. Greift ihn, Edilen! Den Frieden haltet! Frieden! Was wird aus werden? Ich bin außer Atem. Es droht uns Untergang. Ich kann nicht. Sprecht, Tribunen, ihr zum Volk. Hört mich, Bürger, ruhig. Ihr seid daran, die Freiheit zu verlieren. Martius will alles von euch nehmen. Martius, den eben ihr zum Konsul wähltet. Dies ist der Weg zu zünden, nicht zu löschen. Dies ist der Weg, um alles zu zerstören. Dies verdient den Tod. Wir erklären hier, im Namen des Volks, durch dessen Macht wir sind erwählt für sie, Martius verdient sogleich den Tod. Deshalb legt Hand an ihn, bringt zum Tarpeischen Felsen und von dort stürzt in Vernichtung ihn. Nein, gleich hier sterb ich. Es sah wohl mancher unter euch mich kämpfen. Kommt und versucht nun selbst, was ihr nur sagt. Fort mit dem Schwert, Tribunen, steht zurück. Hält Hand an ihn. Helft dem Martius, helft. Ihr hier vom Adel, helft ihm, jung und alt. Mein edler Freund, ich bitte, geh nach Haus. Lass uns den Schaden heilen. Du kannst nicht verbinden eigene Wunden. Oh, wären sie Barbaren und sie sind's, obwohl Roms Brut, nicht Römer. Und sie sind's nicht, obwohl geworfen vor dem Kapitol. Komm, nimm deinen edlen Zorn nicht auf die Zunge. Einst kommt uns bessere Zeit. Auf ebnem Boden schlüg ich wohl ihrer 40. Doch hier ist Übermacht nicht zu brechen. Und Mannheit wird zur Torheit. Stemmt sie sich entgegen stürzendem Gebäu. Entfernt euch, ehe dieser Schwarm zurückkehrt, dessen Wut rast wie gehemmter Strom und übersteigt, was sonst ihn niederhielt. Ich bitte, geh. So sehe ich, ob mein alter Witz noch anschlägt bei Leuten, die nur wenig haben. Flicken muss man den Riss mit Lappen jeder Farbe. Nun kommt! Sein Sinn ist viel zu edel für die Welt. Wir stürzen ihn von dem tapeischen Feld. Er trotzet dem Gesetz. Drum weigert das Gesetz ihm das Verhör. Die Macht der bürgerlichen Strenge fühle er, die ihm so nichtig dünkt. Schreit nicht Vertilgung, wo ein mäßiges Jagen zum Ziel euch führen mag. Wie kommt's, dass ihr ihm halft, sich fortzumachen? Hört mich an. Wie ich den Wert des Konsuls kenne, kann ich auch seine Fehler nennen. Konsul? Welcher Konsul? Der Konsul Coriolan. Er, Konsul? Ein Schad ist er, muss ausgeschnitten werden. Ein Glied von uns ist er, das einen Schaden hat. Es abzuschneiden, tödlich, leicht zu heilen. Was tat er Rom, wofür er Tod verdiente? Weil er die Feinde erschlug? Sein Blut, vergossen, floss nur für sein Land. Wird, was ihm bleibt, vergossen durch sein Land? Das wäre uns allen, die es tun und dulden, ein ewiges Brandmal. Das ist nur Gewäsch. Was schwatzt ihr da gänzlich verkehrt? Dass er sein Land geliebt, ehrte es ihn auch. Zu seinem Haus hin, reißt ihn heraus, damit die Ansteckung von giftiger Art nicht weiter fort sich zünde. Erwägt nur dies. Er ist im Krieg erwachsen, lernt feingesiebte Sprache nicht, bewilligt mir. Ich gehe zu ihm und bringe ihn friedlich her, wo nach der Form des Rechts er Rede steht auf seine äußerste Gefahr. Tribunen, Die Weiß ist menschlich. Allzu blutig würde der andere Weg. Und im Beginnen nicht der Ausgang zu erkennen. Hin auf den Markt. Und bringt ihr Martius nicht, so gehen wir weiter auf unserem ersten Weg. Ich bring ihn euch. Mich wundert, wie du, Mutter, mein Tun nicht billigst. Die doch lumpke Sklaven du stets genannt. Geschöpfe nur gemacht, dass sie mit Pfennigen schachern. Staunen, schweigen, wenn einer meines Ranges sich erhebt, redend von Fried und Krieg. Mutter, ich sprach von euch. Weshalb wünscht ihr mich milder? Soll ich falsch sein der eigenen Seele? Lieber sagt, ich spiele den Mann nur, der ich bin. O Sohn, Sohn, Sohn, hättst deine Macht du doch erst angelegt, ehe du sie abgenutzt. Du konntest mehr der Mann sein, der du bist, wenn du es weniger zeigtest. Kommt, ihr wart etwas zu rau. Ihr müsst zurück, es bessern. O, lass dir raten. Ich habe ein Herz unbeugsam wie das deine. Doch auch ein Hirn, das meines Zornes Ausbruch zu besserem Vorteil lenkt. Was muss ich tun? Zu den Tribunen kehren. Was weiter denn? Bereuen, was ihr gesprochen. Um ihretwillen? Nicht kann ich's um der Götter willen tun. Muss ich's denn ihretwillen tun? Du bist zu herrisch. Magst du auch hier nie zu edel sein? Gebietet Not doch auch. Du selbst oft sagtest, Ehre und List als treue Freunde können im Krieg zusammengehen. Bringt es im Krieg dir Ehre, der zu scheinen, der du nicht bist? Entehrt's nun, dass List im Frieden soll Gemeinschaft halten mit Ehre wie im Krieg, da sie doch beiden gleich unentbehrlich ist? Was drängst du so? Weil jetzt dir obliegt, zu dem Volk zu reden. Geh hin, mit dieser Mütze in deiner Hand. So streck sie aus. Tritt nahe an sie heran, dein Knie berühr die Stein, dann sprich zu ihnen. Du seist ihr Krieger, im Gelärm erwachsen. Habst nicht die sanfte Art, die, wie du einsehst, dir nötig sei, die sie begehren dürften, wirbst du um ihre Gunst. Doch wollst du sicher dich künftig wandeln zu dem ihrigen, soweit Natur und Kraft in dir nur reichten. Das nur getan, so wie sie sagt, sind alle Herzen dein. Denn sie verzeihen so leicht, wenn du sie bittest, als sonst sie müßig schwatzen. O, gib nach, lass dich erbitten, sag, ich will und geh. Muss ich mit niederer Zunge Lügen strafen, so mein edles Herz, das hier verstummt? Mein ist dein Mut, ja, den sogst du von mir. Dein Stolz gehört dir selbst. Sei ruhig, Mutter, schilt mich nicht mehr. Ich tu's. Ihr zwingt mir eine Rolle auf, die ich nie natürlich spiele. Oh, du sagtest oft, dass dich mein Lob zum Krieger erst gemacht. So spiel, mein Lob zu ernten, eine Rolle, die du noch nie geübt. Ich muss es tun. Fort, meine Sinnesart. Komm über mich, Geist einer Metze. Mein Kriegsschrei sei verwandelt, der in die Trommeln rief, jetzt in ein Pfeifchen dünn wie des Hämlings, wie des Mädchens Stimme, die Kinder einlullt. Eines Buben Lächeln wohnt auf der Wange mir, Schulknaben Tränen verdunkeln mir den Blick. Des Bettlers Zunge regt in den Mund sich, mein bepanzert Knie, das nur im Bügel krumm war, beuge sich wie des der Pfennige fleht. Als Taschenspieler nun stehle ich jetzt ihre Herzen, kehre heim, von jeder Zunft geliebt. Siehst du, ich gehe. Grüß meine Frau. Ich kehre als Konsul wieder. Sonst glaube nie, dass meine Zunge es weit im Weg des Schmeicheln bringt. Das muss der Hauptpunkt sein, dass er erstrebt tyrannische Gewalt. Entschlüpft er da, treibt ihn mit seinem Volkshass in die Enge und dass er nie verteilen ließ die Beute. Nun kommt er. Er kommt. Habt ihr ein Verzeichnis von allen Stimmen, die wir uns verschafft? Ja, hier ist's. So ruft nun ungesäumt das Volk hierher. Und hören Sie mich sagen, so soll's sein nach der gemeinen Fug und Recht, sei es nun Tod, Geld, Buß oder Bann, so lasst sie schnell tot rufen, sag ich tot. Geld Buße, sag ich Buße. Auf ihrem alten Vorrecht so bestehen und auf der Kraft in der gerechten Sache. Ich will sie unterweisen. Macht euch dran. Reizt ihn sogleich zum Zorn. Er ist gewohnt, sich durchzusetzen. Ein gerüttelt Maß von Widerspruch. Einmal in Wut, nie lenkt er zur Mäßigung zurück. Dann spricht er aus, was er im Herzen hat. Genug ist dort, was uns von selbst hilft, ihm den Hals zu brechen. Nun seht, hier kommt er. Sanft, das bitte ich dich. Ja, wie ein Stallknecht, der für Lumpgen Heller den Schurken zehnfach einsteckt. Ihr Bürger tretet näher. Auf die Tribunen, merkt! Ich frage, ob ihr des Volkes Stimm euch unterwerft, die Sprecher anerkennt und willig tragt die Strafe des Gesetzes für die Fehler, die man euch dartun wird. Ich trage sie. O Bürger, seht, er sagt, er will sie tragen. Erwägt noch ferner. Das hört ihr ihn nicht gleich den Bürger sprechen, den Krieger findet ihr in ihm. Nehmt nicht den rauen Klang für bös gemeintes Wort. Nein, wie gesagt, so wie es dem Krieger ziemt, nicht feindlich euch. Wie kommt's, dass ich, einstimmig anerkannt als Konsul, nun so entehrt bin, dass zur selben Stunde ihr mir die Würde nehmt? Wir zeihen dich, dass du hast gestrebt, zu stürzen Recht und Verfassung Roms. Und so dich selbst tyrannisch aller Herrschaft anzumaßen. Und darum stehst du hier als Volksverräter. Verräter? Still nur mäßig dein Versprechen. Der tiefsten Hölle Glut verschlingt das Volk. Verräter, ich, du lästernder Tribun, und säßen tausend tot in deinem Auge. Ich sag dennoch dir, du lügst. Die Brust so frei, als wenn ich zu den Göttern bete. Hörst du dies, Volk? Zum Fels mit ihm! Seid ruhig! Wir brauchen neuer Fehl, ihn nicht zu zeihen. Was ihr ihn tun sagt und ihn reden hörtet, wie er euch fluchte, denen trotzte, die Macht begabt, ihn richten sollten, dies so frevelhaft, so hochverräterisch, verdient den härtesten Tod. Doch da er Dienst dem Staat getan... Was schwatzt ihr da von Diensten? Ich sag es. Der ich weiß. Ihr, oh, hört, ich bitte euch. In des Volkes Namen und unserer, der Tribunen Macht, verbannen wir augenblicklich ihn aus unserer Stadt. Ich bitte euch, hört. Bei Strafe vom tarpeischen Fels gestürzt zu sein, betritt er nie die Tore Roms. Ins Volkes Namen, sag ich, so soll's sein. So soll's sein. Also soll es sein. Hört mich, ihr Männer, Freunde hier im Volk. Er ist verurteilt. Lasst mich sprechen. Ich liebe des Vaterlandes Wohl mit zarter Ehrfurcht. Zu sagen ist nichts mehr. Er ist verbannt. Als Feind des Volks und seines Vaterlands. So soll's sein. So soll's sein! Du schlechtes Hundepack, das hauch ich hasse wie fauler Sümpfe Dunst. Ich banne dich! Bleibt hier zurück mit eurem Unbestand. Die Gewalt habt immer zu bannen, eure Schützer. Bis zuletzt euer stumpfer Sinn euch endlich unterwerfe, als höchst verworfene Sklaven einem Volk, das ohne Schwertstreich euch gewann. So schmähend, euch, eure Stadt, wend ich so meinen Rücken. Noch anderswo gibt's eine Welt. Des Volkes Feind ist fort, ist fort. Folgt ihm, kränkt ihn, wie er's verdient. Verbannt ist unser Feind. Ist fort. Nein, weint nicht mehr. Ein Kurz lebt wohl. Mutter, wo ist dein alter Mut? Du sagtest oft, es sei das Unglück, Prüfstein der Gemüter. Gemeine Not trag ein gemeiner Mensch. Es segel auf stiller See mit gleicher Kunst ein jedes Boot, doch harte Schicksalsschläge so recht ins Mark, die Wunden lächelnd tragen, heisch edlern Sinn. Du ludest oft mir auf Belehrungen, die unbezwinglich machten die Herzen, die sie ganz durchdrangen. O Himmel, Himmel! Nein, ich bitte, Frau... Die Pestilenz treff alle Zünfte Roms und die Gewerke tot! Nun, Mutter, wo ist der Geist, der sonst dich sagen machte, wärst du das Weib des Herkules gewesen, sechs seiner Taten hättest du getan und deinem Mann so vielen Schweiß erspart. Mein Wagnis war dein Trost ja immer. Und... das glaube fest. gehe ich auch jetzt allein. Dein Sohn ragt über dem Gemeinen stets. Wo nicht, fällt er durch Tück und niedre List. Wo willst du hin? Den Monat bleib ich bei dir. Wir bedenken, wo du verweilen magst, von uns zu hören. Und wir von dir. Dass, wenn die Zeit den Anlass für deine Rückberufung reift, wir nicht nach einem Mann die Welt durchsuchen müssen. Du trägst der Jahre mehr, hast übersatt Kriegsschwelgerei, mit deinem Umzutreiben des Gier noch frisch. Bringt mich nur aus dem Tor. Komm, süßes Weib, geliebte Mutter und ihr wohlerprobten Freunde, bin ich draußen, sagt Lebewohl und lächelt. Solange ich überm Boden bin, sollt ihr stets von mir hören und nie etwas anderes, als was dem frühern Martius gleicht. Deine Hand. Dies Antium ist ein hübscher Ort. O Stadt, ich schuf dir deine Witwen. Manche Erben der schönen Häuser hörte ich in der Schlacht stöhnen und sterben. Kenne mich drum nicht. Gott grüß euch, Herr. Und euch? Zeigt mir, ich bitte, wo Held Aufidius wohnt. Wo ist sein Haus? Hier ist's. Ihr steht davor. Ich danke euch. O Welt, du rollend Rad. Ich hasse den Geburtsort, liebe hier die Feindesstadt. Hinein. Erschlägt er mich, so übt er gutes Recht. Nimmt er mich auf, so dien ich seinem Land. Ein hübsches Haus. Das Mahl riecht gut. Doch ich sehe keinem Gaste gleich. Was wollt ihr, Freund? Hier ist kein Platz für euch. Bitte macht euch fort. Hinweg. Hinweg? Geh du hinweg. Du bist mir lästig. Ruf doch mal den Herrn her. Was habt ihr hier zu suchen, Mensch? Bitte scher dich aus dem Haus. Lasst mich hier stehen, nicht schade ich eurem Herd. Wer seid ihr? Ein Mann von Stande. Ein verwünscht Armer. Gewiss, das bin ich. Ich bitte euch, armer Mann von Stande, sucht euch ein anderes Quartier. Hier ist kein Platz für euch. Bitte sage doch deinem Herrn, was er hier für einen seltsamen Gast hat. Was willst du? Sprich, Mensch. Wie ist dein Name? Ein Name schneidend für der Volsker Ohr und rauen Klangs für dich. Du hast einen wüsten Schein, doch deine Miene ist gebieterisch. Ist auch zerfetzt dein Tauwerk, zeigst du als wackeres Schiff dich. Wie dein Name? Mein Name ist Caius Martius, der dich selbst vorerst und alle deine Landsgenossen sehr schwer verletzt und elend machte. Zeuge, mein dritter Name, Coriolan. Die Kriegsmühen, die Todesgefahr und all die Tropfen Bluts, vergossen für das undankbare Rom, das alles wird bezahlt mit diesem Namen. Nur der Name bleibt, die Grausamkeit des Volks, ihr Neid, gestattet von dem feigen Adel, die alle mich verließen. Sie duldeten's, mich durch das Sklavenstimmen aus Rom gezischt zu sehen. Diese Verruchtheit bringt mich an deinen Herd. Die Hoffnung nicht, versteh mich recht, mein Leben zu erhalten. Denn fürchtet ich den Tod, so mied ich wohl von allen Menschen dich zumeist. Nein, Hass, ganz meine Neid an alles wettzumachen, bringt mich hierher. Wenn du nun in dir trägst ein Herz des Grimms, das Rache heischt für alles, was dich als Mann gekränkt, mach dich gleich dran, dass dir mein Elend nütze. Denn ich bekämpfe mein gifterfülltes Land mit aller Wut der Höllengeister. Doch fügt es sich so, du wagst es nicht und bist ermüdet, höher dein Glück zu steigern. Dann, mit einem Wort, bin ich des Lebens auch höchst überdrüssig. Dann biete ich dir und deinem alten Hass hier meine Gurgel. O Martius, Martius, ein jedes Wort von dir hat eine Wurzel des alten Neids mir aus der Brust gejätet. Ganz edler Martius, Oh, lasst mich umwinden den Leib mit meinen Armen, gegen den mein fester Speer wohl 100-mal zerbrach und schlug den Mond mit Splittern. Lasst mich bekennen, ich liebte meine Braut. Nie seufzt ein Mann mit treuerer Seele. Doch dich hier zu sehen, du hoher Geist, dem springt mein Herz noch freudiger, als da mein neu vermähltes Weib zuerst mein Haus betrat. Du Mars, ich sage dir, ganz fertig steht ein Kriegsheer. Und ich wollte noch einmal dir den Schild vom Arme hauen, wo nicht den Arm verlieren. Würdiger Martius, hätte ich nicht anderen Streit mit Rom, als nur, dass du von dort verbannt. Ich böte auch von 12 zu 70 alles Volk, um Krieg ins Herz des undankbaren Roms zu gießen mit überschwellender Flut. Götter, seid gepriesen. Willst du nun selbst als unumschränkter Herr dein eigener Rächer sein, so übernimm die Hälfte meiner Macht. Bestimme du, wie dir gefällt, da du am besten kennst des Landes Kraft und Schwäche, deinen Weg. Sei es anzuklopfen an die Tore Roms, sei es sie an fernen Grenzen heimzusuchen. 1000 willkommen und mehr mein Freund, als du je Feind gewesen. Und, Martius, das ist viel. Komm, deine Hand. Man hört von ihm nichts, hat ihn nicht zu fürchten. Was ihn gestärkt, ist zahm. Der Friede jetzt und Ruhe im Volke, welches sonst empört und wild. Wir machen seine Freund erröten, dass alles blieb im ruhigen Gleis. Wir griffen glücklich durch. Ist das Menenius? Er ist es. Er wurde sehr geschmeidig seit kurzem. Ich grüße euch beide. Euer Coriolanus wird nicht sehr vermisst als von den Freunden nur. Die Stadt besteht und würde stehen, wenn er sie mehr noch hasste. Gut ist's. Und könnte noch weit besser sein, hätte er sich nur gefügt. Dies ist beglücktere wohl und liebere Zeit, als da die Burschen durch die Straßen liefen, Zerstörung brüllend. Die Götter wandten's gnädig ab. Und Rom ist frei und sicher ohne ihn. In größter Eil versammelt der Senat sich auf dem Kapitol. Sie hörten Botschaft, die ihr Gesicht entfärbt. Was schwatzt ihr? Es wird von vielen Zungen frei gesprochen. Obglaublich, weiß ich nicht, es führe Martius, Aufidius zugesellt, ein Heer auf Rom. Höchst glaublich. Nur ausgestreut, damit der schwächere Teil den guten Martius heim soll wünschen. Freilich ist das der Kniff. Nein, dies ist unwahrscheinlich. Er und Aufidius können nicht versöhnen den allerheftigsten der Gegensätze. Oh, ihr habt Hübsches angerichtet. Nun, was gibt's? Die eigenen Töchter half dir schänden. Und eure Rechte, auf die ihr pocht, verjagen bis in ein Mäuseloch. Ich bitte euch, sprecht, du sprecht. Wenn Martius sich verbannt, den Volkskern... Wenn! Er ist ihr All! Sie folgen ihm her gegen uns gezücht, so ruhig, sicher, wie Knaben bunte Schmetterlinge jagen und schlechter Fliegen töten. So ist es wahr? Ja. Und ihr sollt erbleichen, bevor ihr es anders findet. Jede Stadt fällt lachend ab. Und wer sich widersetzt, den höhnt man nur als tapfere Dummheit aus. Der stirbt als treuer Narr. Wer kann ihn tadeln? Die Feind ihm sind, sehen jetzt so, was er ist. Wir alle sind verloren, wenn der Edle nicht Gnade übt. Wer soll ihn darum bitten? Aus Schande können es die Tribunen nicht. Das Volk verdient von ihm Erbarmen wie der Wolf vom Schäfer. Seine besten Freunde sagten, sie schone Rom, sie kränkten ihn gleich jenem, welcher seinen Hass verdient, und zeigten sich als Feinde. Das ist wahr. Wenn er den Brand an meine Schwelle legte, mich zu verzehren, hätte ich nicht die Stirn zu sagen, bitte lass. Ihr Tribunen brachtet solch Zittern über Rom, dass ich's noch nie so hilflos fand. Sag nicht, dass wir es brachten. So waren wir's. Wir liebten ihn. Doch tierisch und knechtisch feig, nicht adlig, wichen wir dem Pack, das aus der Stadt ihn zischte. Aufidius, der Männer zweiter, folgt nun seinem Wink, als dient er unter ihm. Verzweiflung nur kann Rom ihm nun statt Kriegskunst und Verteidigung und Macht entgegenstellen. Wir hörten böse Zeitungen. Das tat ich auch. Hier kommt das Pack. Ja, ihr seid's, die unsere Luft verpestet, als ihr warf die schweißigen Mützen in die Höhe und schriet, verbannt sei Coriolan. Nun kommt er wieder. So viel Narrenköpfe, als Mützen flogen, wird er niederstrecken zum Lohn für eure Stimmen. Was mich betrifft, als ich gesagt, verbannt ihn, da sagt ich, schade drum. Das tat ich auch. Das tat ich auch. Und die Wahrheit zu sagen, das taten viele von uns. Was wir taten, das taten wir in der besten Absicht. Und obgleich wir freiwillig in seine Verbannung einwilligten, so war es doch gegen unseren Willen. Ihr seid ein schönes Volk. Ihr Stimmen. Seid nicht entmutigt, Bürger. Dies ist sein Anhang, der das wünscht, bestätigt, was er zu fürchten vorgibt. Die Götter seien uns gnädig. Kommt, Nachbarn. Lasst uns nach Hause gehen. Ich sagte immer, wir taten Unrecht, als wir ihn verbannten. Das tat ich auch. Das taten wir alle. Mein Halbvermögen gäb ich, könnt ich als Lüge diese Nachricht kaufen. Lasst uns gehen. Noch immer laufen Sie dem Römer zu? Ich weiß nicht, welche Zauberkraft er hat. Ihr seid in diesem Krieg verdunkelt, Herr. Selbst von den eigenen. Jetzt kann ich's nicht ändern, als nur durch Mitte, die die Kräfte lähmten von unserer Absicht. Er beträgt sich stolzer selbst gegen mich, als ich es je erwartet, da ich zuerst ihn aufnahm. Doch sein Wesen bleibt darin sich getreu. Ich muss entschuldigen, was nicht zu bessern ist. Doch wünschte ich, Herr, zu eurem eigenen Heil, ihr hättet nie euch in die Macht mit ihm geteilt. Wohl weiß ich, was du meinst. Und sei versichert, kommt es zur Abrechnung, so denkt er nicht, wes ich ihn kann beschuldigen. Scheint es gleich und glaubt er selbst und überzeugt sich auch das Volk, dass er in allem redlich handelt und guten Haushalt für die Volsker führt. Doch blieb noch ungetan, was so den Hals ihm bricht oder den meinen gefährdet, wenn wir miteinander rechnen. Herr, glaubt ihr, dass er Roms sich wird bemeistern? Jedwede Stadt ist sein, ehe er belagert. Ich glaub, er ist für Rom, was für den Fisch der Meerar, der ihn fängt durch angeborene Macht. Erst war er ihnen ein edler Diener, doch er konnte nicht die Würden mäßig tragen. Sei es nun Stolz, der immer bleibt das Glück unwandelbar, den Held befleckt. Sei es Mangel an Verstand, wodurch er nicht den Zufall klug beherrscht, der ihn begünstigt. Oder sei es Natur, die ihn aus einem Stück schuf. Stets derselbe, im Helme wie im Rat, herrscht er im Frieden, mit unbeugsamer Streng und finsterm Ernst, wie er dem Krieg gebot. Schon eins von diesen, von jedem hat er etwas, keines ganz, soweit spreche ich ihn frei, macht ihn gefürchtet, gehasst, verbannt. So fällt stets unser Wert der Zeitendeutung heim. Der Nagel treibt den Nagel, Brand den Brand. Kraft sinkt durch Kraft, durch Recht wird Recht verkannt. Kommt, lasst uns gehen. Ist Caius Rom erst dein, dann bist der Ärmste du, dann bist du mein. Nein, ich gehe nicht. Geht ihr, die ihn verbannt. Eine Meile schon vor seinem Zelt, fallt nieder und schleicht so kniend in seine Gnade. Er tat, als kennte er mich nicht. Hört ihr es? Doch einmal nannt er mich bei meinem Namen. Die alte Freundschaft macht dich geltend. Blut gemeinsam sonst vergossen. Coriolan wollt er nicht sein. Verbat sich jeden Namen. Er sei ein Nichts, ein ungenanntes Wesen. bis er sich einen Namen neu geschmiedet im Brande Roms. Das war ganz recht, was konnte anders sagen? Ich suchte dann sein Mitleid zu erwecken für die besonderen Freund. Er gab zur Antwort, nicht lesen könne er sie aus einem Haufen verdorbener, schlechter Spreu. Auch sei es Torheit, um ein, zwei arme Körner stinken lassen, den Unrat unverbrannt. Um ein paar Körner? Davon bin ich eins. Seine Frau und Mutter, sein Kind, der wackere Freund. Wir sind die Körner. Ihr seid die muffge Spreu und euer Gestank dringt bis zum Mond. Wir müssen für euch brennen, Sicinius. Seid milde doch, wenn ihr zu helfen weigert in so ratloser Zeit. Verhöhnt uns mindestens mit unserem Elend nicht. Denn sprechet ihr für euer Vaterland, euer gutes Wort, mehr als ein eilig aufgerafftes Heer, hemmt unseren Landsmann. Nein, ich bleib davon. Was soll es nutzen? Noch ein gekränkter Freund, von Gram durchbohrt durch seine Härte? Ich kniete nieder. Nur leise sprach er auf, entließ mich so mit seiner stummen Hand. Was er tun würde, schickt er mir schriftlich nach. Was er nicht könne, zwäng ihn ein Eid, sich selbst nicht nachzugeben, so dass uns keine Hoffnung bleibt. Wenn's seine edle Mutter nicht und Gattin, die, höre ich, sind gewillt, ihn anzuflehen um Gnade für die Stadt. So ziehen wir morgen denn mit unserem Heer vor Rom. Ihr, mein Genoss Aufidius, tut euren Senatoren kund, wie redlich ich alles ausgeführt. Nur ihren Vorteil habt ihr beachtet. Euer Ohr verstopft Roms allgemeinem Flehen. Doch neuer Sendung, bitte, sei es nun vom Staat, von Freunden, leih ich nun mein Ohr nicht mehr. Welch ein Lärm ist das? Werde ich versucht zu brechen meinen Schwur, indem ich ihn getan? Ich werde es nicht. Mein Weib voran, dann die ehrwürdige Form, die meinen Leib erschuf, an ihrer Hand der Enkel ihres Bluts. Ich zerschmelze und bin nicht festere Erd als andere Menschen. Ich stehe, als wäre der Mensch sein eigener Schöpfer und niemand blutsverwandt. Mein Herr und Gatte. Mein Auge schaut nicht mehr wie sonst in Rom. Der Gram, der uns verwandelt hat, macht dich so denken. Wie ein schlechter Spieler, jetzt vergaß ich meine Rolle und bin verwirrt bis zur Verhöhnung selbst. Vergib mir meine Härte, aber sage drum nicht, vergib den Römern. Einen Kuss nahm ich, Geliebte, mit, und meine Lippe hat ihn seitdem jungfräulich treu bewahrt. Ihr Götter, wie ich schwatze und aller Mütter edelste der Welt blieb unbegrüßt. Mein Knie sink in die Erde. Drück tiefer deine Pflicht den Boten ein als jeder andere Sohn. Steh auf, gesegnet, dass auf nicht weicherem Kissen als der Stein ich vor dir knie und Huldgung neuer Art dir weihe, die bisher ganz falsch verteilt war zwischen Kind und Eltern. Was ist das, Mutter, ihr vor mir knien? Vor dem bestraften Sohn? Dein Sohn, dein Weib, ich selbst sind Flehende vor dir. Du hast erklärt, du willst uns nicht gewähren, denn nichts zu wünschen haben wir als das, was du schon abschlugst. Dennoch will ich wünschen, dass, weichst du unseren Bitten aus, der Tadel nur deine Härte treffen mag. Drum hör uns. Aufidius und ihr Volska merkt, Wir hören nichts im Geheim von Rom. Nun, eure Bitte. Wenn wir auch schwiegen, sagte doch dies Kleid und unser bleiches Antlitz, welch ein Leben seit deinem Bann wir führten. Denke selbst, wie wir, unselger als je Frauen auf Erden, dir nahen. Uns trifft am Herzen deine Wut. Du wehrst uns, die Götter anzuflehen, ein Trost, den alle, nur wir nicht teilen. Denn wie könnten wir's? Wie können für das Vaterland wir beten, was unsere Pflicht, und auch für deinen Sieg, was unsere Pflicht? Ach, unsere teure Amme, das Vaterland geht unter, oder du? Du Trost im Vaterland. Doch ich, mein Sohn, ich will das Schicksal nicht erwarten, noch des Krieges Schluss. Kann ich dich nicht bewegen, dass lieber jedem Teil du Huld gewährst, als einen stürzest? Traun, du sollst nicht eher dein Vaterland bestürmen, bis du tratst. Glaub mir, du sollst nicht. Auf der Mutterleib, der dich zur Welt gebar. Ja, auch auf meinen, der diesen Sohn dir gab, auf dass dein Name der Nachwelt blüh. Wer nicht will Weichheit fühlen, gleich den Frauen, der muss nicht Frau noch Kindes Antlitz schauen. Zu lange saß ich. Nein, so geh nicht fort. Zielt unsere Bitte nur dahin, die Römer zu retten durch den Untergang der Volsker, die deine Herren, so möchtest du uns verdammen als Mörder deiner Ehre. Nein, wir bitten, dass beide du versöhnst. Dann sagen einst die Volsker, diese Gnad erwiesen wir. Die Römer, wir empfingen sie. Und jeder gibt dir den Preis und ruft, gesegnet sei für diesen Frieden. Großer Sohn, du weißt, des Krieges Glück ist ungewiss. Gewiss ist dies, dass, wenn du Rom besiegst, der Lohn, den du dir erntest, solch ein Name bleibt, dem, wie er nur genannt wird, Flüche folgen. Dann schreibt die Chronik einst, der Mann war edel, doch seine letzte Tat löscht alles aus. Zerstört sein Vaterland. Drum bleibt sein Name ein Abscheu künftigen Zeiten. Wie? Nicht sprichst du? Hältst du es würdig eines edlen Mannes, sich stets der Kränkung zu erinnern? Tochter, sprich du, erachtet auf dein Weinen nicht. Sprich du, mein Kind, vielleicht bewegt dein Kindsgeschwätz ihn mehr, als unsere Rede mag. Kein Mann auf Erden verdankt der Mutter mehr. Doch hier lässt er mich schwatzen wie ein Weib am Pranger. Und strafen werden dich die Götter, dass du mir die Pflicht entziehst, die Müttern ziemt. Er kehrt sich ab. Nun ist es aus. Wir kehren heim nach Rom und sterben mit den Unsern. Nein, sieh her. Dies Kind, nicht kann es sagen, was es meint, doch kniet es, hebt die Hände empor mit uns, spricht so der Bitte recht mit größerer Kraft, als du zu weigern hast. Kommt, lasst uns gehen. Der Mensch hat eine Volskerin zur Mutter. Sein Weib ist in Corioli. Dies Kind gleicht ihm durch Zufall. So sind wir entlassen. Still bin ich, bis die Stadt in Flammen steht. Dann sag ich etwas noch. Oh, Mutter, Mutter, was tust du? Sieh, die Himmel öffnen sich, die Götter schauen herab. Den Auftritt unnatürlich belachen sie. Oh, meine Mutter. Mutter, Oh, für Rom hast du heilsamen Sieg gewonnen. Doch deinen Sohn, oh, glaub es mir, ihm höchst gefahrvoll hast du den bezwungen. Wohl tödlich selbst. Doch mag es nur geschehen. Aufidius, kann ich Krieg nicht redlich führen, schließ ich heilsamen Frieden. Sprich, Aufidius, wärst du an meiner Statt, hättest du die Mutter weniger gehört, ihr weniger zugestanden? Ich war bewegt. Ich schwöre drauf, du warst es. Und nichts Geringes ist es, wenn mein Auge von Mitleid träuft. Doch rate mir, mein Freund, was für Bedingungen machst du? Denn nicht gehe ich nach Rom, ich kehre mit euch um und bitte euch, seid hierin mir gewogen. O Mutter, Frau, ihr Frauen verdient, dass man euch Tempel baut. Denn alle Schwerter Italiens und aller Bundsgenossen, sie hätten diesen Frieden nicht erkämpft. Froh bin ich, dass dein Mitleid, deine Ehre dich so entzweien. Hieraus denn schaffe ich mir mein ehemaliges Glück. Ich sage, es ist keine Hoffnung. Es ist nicht mehr Gnade in ihm als Milch in einem männlichen Tiger. Das wird unsere arme Stadt erfahren. Und alles dies haben wir euch zu danken. Die Götter mögen sich unser erbarmen. Nein, bei dieser Gelegenheit werden sich die Götter unser nicht erbarmen. Als wir ihn verbannten, achteten wir nicht auf sie. Und da er nun zurückkommt, um uns den Hals zu brechen, achten sie nicht auf uns. Was für Nachricht? Die Frauen haben obgesiegt. Es ziehen die Volsker ab. Und Martius geht. Ist's denn auch wirklich wahr? Weißt du's gewiss? Ja, so gewiss die Sonne Feuer ist. Ihr habt gut gebetet. Für 100.000 eurer Kehlen gab ich heute früh nicht einen Pfennig. Erst für die Botschaft segnen euch die Götter. Und dann nehmt meinen Dank. Wir haben alle viel Grund zu vielem Dank. Der Angeklagte zog eben in die Stadt und ist gewillt, sich vor das Volk zu stellen, in der Hoffnung, durch Worte sich zu reinigen. Edler Herr, wenn bei derselben Absicht ihr verharrt, zu der ihr unseren Beitritt wünscht, erretten wir euch von der Gefahr. Ich weiß noch nicht. Wir müssen handeln nach des Volkes Stimmung. Das Volk bleibt ungewiss, solange es noch kann wählen zwischen euch. Der Fall des einen macht, dass der andere alles erbt. Ich erhob ihn, gab mein Wort für seine Treu. Er, so emporgestiegen, begoss mit Schmeicheltau die neuen Pflanzen, die Freunde mir verführend. Zu dem Zweck bog er sein Wesen, das man nur vorher als rau, unlenksam und freimütig kannte. Selbst auch dient ich für seinen Plan, half Ernten, Ruhm und Ehre, die er ganz nahm als eigen. Selbst mir Unrecht zu tun, war ich fast stolz. Wie sich am Ende sein Söldner schien, nicht Mitregent, den er mit Gunst bezahlt und Beifall, als wäre ich für Lohn in seinem Dienst. Ja, das tat er. Das Heer erstaunte Drob. Und dann zuletzt, als Rom sein war und wir nicht weniger Ruhm als Beut aber. Für wenige Tropfen Weibertränen, wohlfeil wie Lügen, konnte er Schweiß und Blut verkaufen der großen Unternehmung. Darum sterb er und ich ersteche in seinem Fall. Ihr sprich nicht mehr. Hier kommt schon der Senat. Ihr seid daheim willkommen. Willkommen. Willkommen. Das habe ich nicht verdient. Doch, würd'ge Herren, lasst ihr bedächtig durch, was ich euch schrieb? Wir taten's. Und mit Kummer, dies zu hören. Da zu enden, wo er beginnen sollte, wegzuschenken den Vorteil unseres Kriegs, uns zu bezahlen mit unseren Kosten und Vergleich zu schließen statt der Eroberung, das ist unverzeihlich. Er naht. Ihr sollt ihn hören. Heimkehr ich, euer Krieger, unangesteckt von Vaterlandsgefühlen, so wie ich auszog. Eurem hohen Willen bleib ich stets untertan. Nun sollt ihr wissen, dass uns der herrlichste Erfolg gekrönt. Auf blutgem Pfade führt ich euren Krieg bis vor die Tore Roms. Wir bringen Beute, die mehr als um ein Drittteil überwiegt die Kosten dieses Kriegs. Wir machten Frieden. Mit minderm Ruhm, nicht für die Antiaten, als Schmach für Rom. Sagt dem Verräter, dass er eure Macht im höchsten Grade gemissbraucht. Was, Verräter? Ja, du, Verräter! Martius! Martius! Ja, Martius! Caius Martius! Denkst du etwa, dass ich mit deinem Raub dich schmücke, deinem gestohlenen Namen Coriolan? Ihr Herren und Häupter dieses Staats, meineidig verriet er eure Sache und schenkte weg für einige salzige Tropfen euer Rom, ja, eure Stadt, an seine Frau und Mutter, den heiligen Eid zerreißend wie den Faden verfaulter Seide. Niemals Kriegesrat berufend. Nein, bei seiner armen Tränen weint er und heulte euren Sieg hinweg, dass Pagen seien sich schämten und Soldaten sich staunend angesehen. Hörst du das, Mars? Nenne nicht den Gott, du Knab der Tränen. Ach, nichts mehr. Du grenzenloser Lügner. Knab? Oh, Sklave. Verzeiht mir, Herrn. Das ist das erste Mal, dass man mich zwingt zu schimpfen. Ihr Verehrten, straft Lügen diesen Hund. Ich. Still beid und hört mich an. Knab! Falscher Hund! Wenn eure Chronik Wahrheit spricht, da steht's, dass wie im Taubenhaus der Adler ich gescheucht die Falsker in Corioli. Allein ich tat es, Knabe. Edle Herren, so lasst ihr an sein blindes Glück euch mahnen und eure Schmach durch diesen frechen Prahler vor euren eigenen Augen? Dafür sterb er. Sterb still, er. Keine blinde Wut. Er tötete meinen Sohn. Seid ruhig. Reißt ihn in Stücke. Der Mann ist edel und sein Ruhm umschließt den weiten Erdkreis. Dein Vergehen an uns sei vor Gericht gezogen. Ach. Halt auf, Vidius, und stör den Frieden nicht. Durchbohrt! Durchbohrt ihn! Halt ein! Vidius, du hast getan, was Tugend muss beweinen. Tritt nicht auf ihn, Ovidius. Seid ruhig, all ihr Männer. Steckt eure Schwerter ein. Ihr Herren, erkennt ihr die Gefahren, die euch sein Leben droht? Erfreut ihr euch, dass er so weggeräumt? Tragt die Leiche fort und trauert über ihn. Er sei geehrt wie je ein edler Leichnam. Sein eigener Ungestüm nimmt von Aufidius einen Teil der Schuld. So kehrt's zum Besten. Meine Wut ist hin. Mein Herz durchbohrt der Gram. So nehmt ihn auf. Helft drei der ersten Krieger, ich der vierte. Die Trommel rührt und lasst sie traurig tönen. Schleppt nach die Speer. Obwohl in dieser Stadt er manche Gatten kinderlos gemacht und nie zu sühnend Leid auf uns gebracht, so sei doch seiner ehrenvoll gedacht.